Sonntagmorgen, dieses Nachbartag. Gott im Mutterskraut gedämmt und der Oberste wird brav. Die Pfanne sind schon geschmiert, der Teig ist umgange. Der Vater sitzt dabei und kommt schon so lange. Der Nachbar hat schon Kroge, der kommt schon uns versuchen. Und noch stellt er sich der Dumme, will's mal versuchen. Der Nachbar hat schon Kroge, der kommt schon uns versuchen. Und noch stellt er sich der Dumme, will's mal versuchen. Sitzt der Vater.